Der Fall Agostino. Hörspiel von Friedrich Bestenreiner. Frei nach dem Roman Der Großtyrann und das Gericht von Werner Bergengrün. Die Korrespondenz? Ein Brief, Messer Nespoli. Nur ein Brief? Von umso gewichtigerem Inhalt, vermute ich. Dies Cite mortalis nil pluriformius amore. Gib her. Messer Nespoli wollten mir bei Gelegenheit den Sinn dieses, wie mir scheint, besonderen Briefsiegels in unserer Sprache erläutern. Du bist sehr neugierig, Guercione. Ich räume ein, die Neugierde zählt zu den Eigenschaften, die dich zu deinem Berufe befähigen. Also, dies Cite. Lernet erkennen, mortales, ihr Sterblichen, nil pluriformius, nichts ist vielgestaltiger, amore, als die Liebe. Zufrieden? Du kannst gehen. Mein Mann ist erkrankt und überraschend zurückgekehrt. Du kannst heute Abend nicht kommen, aber ich liebe dich. Vergiss, was in der vergangenen Nacht an Zweifeln gewesen ist zwischen uns. Erinnere dich an das Zweifellose, das Gewisse, das Gute, das zwischen uns ist. An unsere Liebe. Nil pluriformius amore. Ich liebe dich, Vittoria. Ist er nicht schön, mein Garten? Tau auf Evonimus und Lorbeer. Die Würze eines anbrechenden Sommertages. Duftend und friedlich. Und doch hat sich Unverhütetes ereignet. Diese Nacht. Vielleicht Unverhütbares. Wer weiß? Ich habe nicht erwartet, dass Eure Herrlichkeit mir Ihre Zeit widmen, um mich der morgendlichen Frische Ihres schönen Gartens teilhaftig werden zu lassen. Dieses dunkle Liegende hinter den Zweigen des Bosquets dort. Ich hielte es, hätte ich die einleitende Bemerkung der Herrlichkeit nicht zur Kenntnis genommen, für einen umgestürzten Baum. Ich schätze deinen Scharfsinn, Massimo. Der umgestürzte Baum ist Fra Agostino. War Fra Agostino, wenn ich die Situation richtig beurteile. Ordensbruder der unbeschuhten Karmeliter. Du kanntest ihn? Es ist meines Amtes Herrlichkeit, die Menschen in Cassano zu kennen. Er lebte außerhalb der Klosterzucht, weil ich ihn zu Gesandtschaften und Aufträgen benutzte. Auch das ist mir bekannt. Euer politisches Wirken, an dem Fra Agostino nicht unbeteiligt war, hat aus Cassano eine mächtige Stadt gemacht. Einen Staat, Massimo. Einen Staat. Ein Stadtstaat, in dem Wohlergehen, Recht und Ordnung herrschen. Umso rätselhafter ist der Tod von Agostinos und die Umstände, unter denen er eingetreten ist. Ist das seine Lage, als ihr ihn fandet? Ihr wart es doch, der ihn fand. Kurz nachdem ich seinen Todesschrei gehört hatte, er lag auf dem Gesicht. Ich legte ihn auf den Rücken, um nach einem Zeichen des Lebens in seiner Brust zu suchen und zu erfahren, ob er die Depeschen noch bei sich trüge, die ich ihm einhändigte, als ich ihn entließ. Die Wunde befindet sich zwischen den Schulterblättern. Ihre Form? Lässt auf einen dreikantig geschliffenen Dolch schließen. Der Stoß muss mit großer Kraft von rückwärts geführt worden sein. Dolche dieser Art gibt es viele in Cassano. Auf eine besonders heiße Spur führt diese Form der Stichwunde also nicht. Kaum. Es ist deine Aufgabe, Massimo Klarheit zu schaffen. Der Mörder hat die Depeschen nicht angerührt. Ob dies unterblieb, weil er meine Schritte hörte oder weil ihm an den Schriftstücken nichts gelegen war, weiß ich nicht. Erlaubt die Herrlichkeit, ihr die Frage zu stellen, welcher Art die Geschäfte waren, mit denen Fra Agostino in dieser Nacht betraut wurde? Oh nein, Massimo. Diese Erlaubnis kann ich nicht geben. Leider. Es würde meine Aufgabe erleichtern, wenn man es wüsste. Lasse dir genügen an dem, was ich dir sagte. Und nun suche, untersuche, höre, verhöre, wie es Gewohnheit und Erfahrung deines Amtes dir anraten. In 3 Tagen magst du mir den Täter vorstellen. Noch eine Frage? Der Fall Agostino, den wir jetzt haben, Messer Nespoli, wird uns Gelegenheit geben, Monna Vittorias Haus zu betreten und euch die Gelegenheit, der Dame eure Aufwartung zu machen, obschon ihr Ehegemahl überraschend zurückgekehrt ist. Beziehungsweise, weil Messer Pandolfo Confini zurückgekehrt ist. Deine Recherche betreffend Pandolfo Guercione? Messer Confini ist gestern nach der Mittagsstunde zu Pferd nach seinem Landsitz aufgebrochen. Allein? Allein. Der Genannte hat in seiner Jagdhütte genächtigt und ist heute Morgen zurückgekehrt. ohne zum Landsitz weitergeritten zu sein. Er ist erkrankt. Die Jagdhütte liegt im Gebiet des Fiebersumpfes. Mafalda! Ja, was ist? Messer Nespoli möchte mit Pandolfo sprechen. Eine amtliche Angelegenheit, Signora. Aber ich glaube, Pandolfo ist recht erschöpft. Ich habe ihn noch nie so blass gesehen und so schmal. Erschöpft, blass, schmal, Pandolfo und hört sich nicht lachen. Wir sind ein gesunder Stamm, Vittoria, wir Confini, so war ich Pandolfos Schwester bin. Madonna, der Kleine hat noch zu ganz anderen Dingen Kraft, als ein paar Augenblicke mit diesem Herrn zu plaudern. Ich bitte Sie, mein Herr. Meine Verehrung, Messer Confini, und meine besten Wünsche für eure baldige Genesung. Ich höre, ihr wart ausgeritten, Messer Confini. So ist es. Nun ist derweil in Cassano eine Untat geschehen. Fra Agostino ist erstochen worden. Der ich nachzuforschen habe. Mir liegt daran zu wissen, wer zur bestimmten Zeit die Stadt verlassen oder betreten hat. Über die Tore bin ich unterrichtet. Nun bleibt das Pförtchen in eurer Mauer, welches direkt ins Freie führt. Ist es möglich, dass jemand es ungesehen durchschritten hat? Es gibt einen einzigen Schlüssel. Diesen hatte ich bei mir. Ich bin durch das Pförtchen ausgeritten und zurückgekehrt. Es ist die Zeit über verschlossen gewesen. Habt ihr unterwegs eine Begegnung gehabt? Mit irgendjemand, der euch auffällig erschienen sein konnte? Begegnet? Auffällig? Nein, 24 Stunden kein Gesicht. Mir liegt wenig daran. Richtig, richtig. Ihr wart ja ohne Begleitung. Ein Liebhaber der Einsamkeit. Niemanden gesehen, von niemandem gesehen worden, auch in der Jagdhütte nicht. War das nicht unvorsichtig? Nun, ich wünsche Genesung. Warum bist du gekommen? Um dich zu sehen. Ich möchte keinen Tag vergehen lassen, ohne dich zu sehen. Nicht Pandolfos wegen. Hast du einen Verdacht? Niemanden gesehen. Von niemandem gesehen worden. 24 Stunden kein menschliches Gesicht. Also doch. Ich zähle ihn zu dem Kreis der Personen, die kein Alibi haben. Und seine Krankheit? Ein Mückenstich. Der Sumpf. So schnell? Tja, sehr schnell. Wenn man es bedenkt. So schnell? Ich habe spezielle Vorstellungen von deinem Amt als Polizeichef von Cassano. Ich besolde dich, dass die Stadt beschützt bleibt und dass ich beschützt bleibe. Es müsste dein Amt sein, nicht nur Täter zu entdecken oder Taten zu verhüten, sondern Versuchungen zu entfernen. Damit freilich würdest du einem Amt Gottes vorgreifen, denn Gott will ja auch, dass Versuchungen sein. Ich räume ein, es ist ein schwieriges Amt, mit dem ich dich betraut habe. Es hat sich eine Reihe von Anzeichen finden lassen. Eine Reihe, Massimo? Eine ganze Reihe? Das ist viel. Kann das nicht zu viel sein? Durch Sieben und Sondern des Vielen muss zuletzt das eine in meinen Händen bleiben. Nun, so unterhalte mich von dem Vielen, da es ja scheint, du habest mir von dem einen noch nichts zu berichten. Oder hat der Umgang mit dem Vielen dich etwas schon ermüdet? Nein, nein. Ich weiß, dass dein Eifer stärker ist als deine Ermüdbarkeit. Indessen glaube ich, dass du nicht aus Eifer handelst, sondern aus jägerischer Leidenschaft. Und ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll. Denn dein Eifer würde mir und meinem Dienste gelten, während deine Leidenschaft doch nur sich selber und ihre Befriedigung meint. Ich wäre demnach nichts als der Grundherr, in dessen Forsten du deiner Jagdlust nachgehst. Ist euch bzw. der Sache Cassanos nicht damit gedient, Herrlichkeit, da ihr Eifer und Leidenschaft dem gleichen Ziel nachjagen? Es möchte sein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie einmal getrennte Bahnen liefen. Und das wäre die Stunde, da ich zu bedenken hätte, ob nicht auch du selber, mein teurer Massimo, einer Trennung bedürftest. Einer dergestaltigen Trennung, meine ich, dass mit dem Kopf der Eifer, mit dem Rumpf die Leidenschaft begraben würde. Du musst nicht blass werden, Massimo. Das sind Gefahren, die an jeder läuft, wenn es ihn drängt, mehr zu wirken und zu gelten als ein Küfer oder Schreiner. Und sieh, Es gibt noch einen Fall, der mir Anlass bieten könnte, an eine solche Trennung zwischen deinem Kopf und deinem Rumpf zu denken. Dies wäre jener Fall, dass es dir nicht gelänge, den Mann ausfindig zu machen, der das Ableben des Fagostino bewirkte. Und mit gleicher Ungefährdetheit das meine hätte bewirken können. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was für ein Unglück, ihr Herren, was für ein Unglück. Untersuchungen welcher Art? Es heißt, die Tote habe ein Kind erwartet. Dazu bin ich hergebeten worden. Es ist eine Aufgabe für Hebammen, ich bin Arzt. Ihr seid nicht von einem beliebigen Manne hergebeten worden, sondern herbestellt. In einer dringlichen Sache vom Vorsteher der Sicherheitsbehörde. Darf ich wenigstens wissen, um wen es sich handelt? Ein so liebes Kind und so fleißig. Euer Untersuchungsobjekt ist, besser gesagt, war eine geistesschwache Waise und Nichte der Wäscherin Philomena, in deren Haus wir uns jetzt befinden. Sie hat am Morgen der Nacht des Mordes, von dem heute ganz Cassano spricht, Selbstmord begangen, nachdem sie die ganze Nacht vorher nicht zu Hause gewesen war. Sie hat, wie ich sehe, nicht lange im Wasser gelegen. Ihre Gesichtszüge, ob schon leer, wie eben bei Geistesschwachen, haben noch keine Entstellung erfahren. Ich bitte Sie jetzt, mit der eigentlichen Untersuchung zu beginnen. Und wie sie mir fehlen wird. Überall. Im Haushalt, bei der Arbeit, am Herd, am Bach. Darf ich den Herrn etwas anbieten? Einen Becher kühler, saurer Milch? Nein, danke. Es ist der vierte Monat. Ein Irrtum ist undenkbar? Wofür haltet ihr mich? Ich bin Arzt. Ich empfehle mich. Wann wird die Bestattung sein? Ach Herr, die Bestattung. Es heißt doch, wenn einer seinen Tod selber angestellt hat, dann dürfe er nicht christenmäßig zur Erde gebracht werden. Habt ihr den Pfarrer gefragt? Er ist nicht gekommen. Aber Spirone ist gekommen. Ungerufen. Spirone? Der Färber? Der Geist hat ihn hergetrieben. Er ist ein heiligmäßiger Mann. Zuerst habe ich geglaubt, er werde das Mädchen von den Toten erwecken. So wie er ja auch die Macht hat, Kranke gesunden zu lassen. Ich werde dafür sorgen, dass der Pfarrer kommt und alles nach den christlichen Bräuchen getan wird. Oh Herr. Ihr müsst mir nur noch ein paar Auskünfte geben, an denen mir gelegen ist. Alles, alles, was ihr wollt, Herr, alles. Signora Philomena, mir ist eine Äußerung zugetragen worden, nämlich ein Ausspruch des Mädchens, welcher die Möglichkeit einer geistlichen Vaterschaft zuzulassen scheint. Ja, ja, gewiss. Eine geistliche Verführerschaft, welche die arme Verführte mit Gleichgültigkeit im Stich hatte lassen wollen. Kann es so sein? Oh ja, ja. Ist ein Name gefallen? Ein Name? Der sich vielleicht so anhört wie Agosto oder Agostino. Oh ja, Herr. Agosto Agostino. Diesen Namen habe ich gehört. Oh Gott. Ihr könnt das beschwören. Beschwören? Ja, Herr, beschwören. Wenn ihr es befiehlt, beschwören kann ich es. Das ist der Scirocco, Massimo. Zum Ersticken heiß am frühen Morgen schon. Der Fieberwind, Massimo, lässt die Menschen erschlafen. Stachelt sie an zum Hass, zum Verrat, zum Mord. Der Mordwind, Massimo. Drei Tage, sagst du? Sagt seine Herrlichkeit, Principe Cesare Malaspina. Der Retter von Cassano vor der korrupten Arroganz der Adelsfamilien in ihren Geschlechtertürmen. Ich denke, ich kann diese Frist unterschreiten. Das möchte sein. Dieser Mordwind ist auch ein Selbstmordwind. Ist das Mafalda? Ja, sie hat die Behandlung ihres Bruders selbst in die Hand genommen. Ich bin völlig machtlos. Heute hat sie sein Wasser zu vier verschiedenen Ärzten geschickt. 16 Tropfen Fenchelöl dazu und keinen Tropfen. Sie verharrt in der Meinung, umso besser bedient zu sein, je mehr ärztliche Meinungen ihr zu Gebote stehen. Dabei wird er von Stunde zu Stunde schwächer und hinfälliger. Wo soll das enden? Ganz einfach. Sie wird ihn umbringen. Jetzt habe ich ihn zum Schlafen gebracht. Ich gehe für die Nacht nach Hause. Sollte eine Verschlimmerung kommen, so schicke nur nach mir. Wäre das ein großes Unglück für uns, Vittoria? Der an Fra Agostino geschehene Mord ist nun aufgeklärt. In der Tat. Lass hören, Massimo. Wer ist es? Das schwachsinnige Mädchen, welches vergangenen Morgen Selbstmord begangen hat. Aha. Interessant. Ein Rachemord also, für verleugnete Vaterschaft. So ist es, Herrlichkeit. Das lässt sich hören. Aber ist es nicht denkbar, du könntest dich von deinem Eifer verleiten haben lassen, Umstände für Merkmale zu nehmen? Herrlichkeit. Die Indizien sind erdrückend. Hinzu kommt die beeidete Aussage der Wäscherin Philomena. Schön. Sehr schön. Ein glatter, geschlossener Bau von Argumenten. Es wäre mir sehr lieb, wenn ich deine Meinung teilen und in diesem glatten, geschlossenen Bau eine Wohnung finden könnte, die mir behagt. Doch darf ich dir ein Bedenken nicht verschweigen, nämlich, es ist einer meiner Kuriere dem Mädchen in der Nacht begegnet. Und zwar am Flussufer, unweit von Bisula. Du verstehst, Bisula. Und gerade um die Stunde, in welcher Pfarr Agostino starb. Was sagst du dazu? Du sagst nichts? Wird die Herrlichkeit mir gestatten, mit dem Kurier Rücksprache zu nehmen? Wozu? Hältst du mich für einen Lügner? Herrlichkeit. Massimo, ich kenne dich und deine Methoden, denen ich bisher meine Zustimmung nicht versagen konnte. Nicht wenige Fälle hatten sich in der Vergangenheit von selbst gelöst, indem du sie einfach liegen ließest. Diese Methode empfahl sich hier nicht, der Dreitagesfrist wegen, die deinem Kopf gelten konnte. Was du jetzt tatest, war der Versuch, das Brett an seiner dünnsten Stelle zu bohren, die nicht unbedingt diejenige sein musste, an die das zu bohrende Loch hingehörte. Einem toten Mädchen, dachtest du, noch dazu einem Schwachsinnigen, konnte ja nichts Schlimmeres mehr widerfahren, als ohne dies schon tot zu sein. Lass nur, Massimo, ich nehme das nicht schwer. Der Mensch kann das Leben nicht bestehen ohne einen Selbstbetrug. Es tut mir leid, dass du kein Glück gehabt hast. Massimo, mein Liebster, ich flehe dich an. Warum willst du mich quälen? Bist du in Gefahr? Man kann seine Gefahr nennen, wenn man nämlich die Lage eines Mannes, der auf dem Schafott niederkniet und den Kopf gegen den Block neigt, als eine Gefahr bezeichnen will. Oh Gott, Massimo. Ich denke wohl, die ganze Stadt redet von nichts anderem. Ein Meuchelmörder in der Stadt, blutgierig. Jederzeit ein jeder ein Opfer, Kopfgeld vervielfacht. Erbliche Privilegien als Fangprämie, drei Wünsche frei und anderer Unsinn. Aber Nespoli unfähig. Gewogenheit des Cesari eingebüßt. Kopf am seidenen Faden. Oh Gott. Ich bin mir selber unkenntlich geworden. Ach, Vittoria. Wenn doch nur von diesem idiotischen Ding irgendeine Bekundung zu schaffen gewesen wäre. Wovon sprichst du jetzt? Von wem schon? Von diesem Wäschermädchen, dieser Schwachsinnigen, irgendeine Bekundung, ein handfestes Zeugnis. Der Teufel hole die Herrlichkeit und ihren Kurier. Bisola, Flussufer unweit Bisola. Etwas Schriftliches, verstehst du, etwas Schwarzes auf Weißem oder in der Art. Warum er mir wohl weigert, mit dem Kurier zu sprechen? Warum wohl? Er muss einen Grund dafür haben. Einen, wie mir scheint, triftigen Grund. Noch nie hat er mir die Einvernahme eines Zeugen verweigert. Etwas Schriftliches. Eine Reise nach Venedig? Um dort den Mörder zu finden? Im Dienste der Signoria gestanden habend oder sogar noch stehend, um auch mich zu beseitigen? Hm. Ich würde dir den Urlaub nicht verweigern, mein Freund, hättest du in Cassano Frau und Kinder. So aber besorge ich, du möchtest dich an der Rückkehr gehindert sehen. Ich habe mir selten erlaubt, der Herrlichkeit eine Bitte zu unterbreiten. Wenn ich es jetzt tue... Aber was reden wir denn? Sollte ich vergessen haben, dass deine Frist im Ablauf begriffen ist? Ohne Zweifel erinnerst du dich daran, mein Lieber, welche Ankündigung ich dir für diesen Fall gemacht habe. Nun, der Fall scheint eintreten zu wollen. Nach Venedig lass Zampetta reisen. Zampetta? Ich sagte Zampetta. Jesus, o Maria, du Schmerzensreiche, noch niemals hast du jemand verlassen, der zu dir Zuflucht nahm, deine Hilfe anrief. Erhöre mich, lasse mich nicht schuldig werden am Tode des Todkranken. Heiligste Jungfrau, gib mir ein Zeichen, aber lasse mich schuldig werden an der Errettung des einen, den ich liebe. Lass mich schuldig werden an der Rettung Massimus. Übeltaten, Herrlichkeit, bieten die eine sich einer hurtigeren, die andere einer langsameren Aufhellung dar. Nämlich nach der Natur der Tat, nicht aber nach der Natur ihres Verfolgers. Es hieße, einen Regelzwang ausüben zu wollen, auf lebendige und daher immer ungleichförmige Dinge wollte man... Es steht dir nicht zu, Massimo, Anordnungen, die ich traf, vor dein Urteil zu stellen. Willst du eine Fristverlängerung erbitten? Meinst du wirklich, von den nächsten 3 Tagen erwarten zu dürfen, was die vergangenen 3 dir verweigerten? Glaubst du, der Mörder werde dir jetzt zulaufen? Na schön. Ich gewähre dir eine weitere Frist von 3 Tagen. Und nach ihrem Ablauf wieder eine. Und so fort. Doch wirst du dir eine jede neue Verlängerung ausdrücklich zu erbitten haben. Allein ins Ungemessene wird das nicht währen. Vielmehr nur bis an eine gewisse Grenze. Es könnte sich wohl ereignen, dass du plötzlich an dieser Grenze angelangt wärest, ja, sie schon überschritten hättest. Und vielleicht wird das schon sehr bald geschehen sein. Und in einem Augenblick, da du es nicht erwartest. Pandolfo Confini ist also gestorben. Trotz der aufopfernden Pflege durch seine Schwester, Monna Mafalda, und der sämtliche Ärzte von Cassano miteinander widersprechenden sowie einander aufhebenden Therapien beteiligt waren. Sterbesakramente? Ja. Auch die Beichte? Don Luca hat ihm die Beichte abgenommen. Deren Inhalt natürlich von Interesse wäre. Der verstorbene Pandolfo Confini zählt immerhin zu jenem Personenkreis, dem an einem Alibi es ermangelt. So ist es, Herrlichkeit. Mich wundert, dass du mich über diesen Punkt nur in einem Nebensatz informiert hast. Du hast andererseits eine Reihe von Leuten genannt, von deren keinem es sich beweisen ließ, dass er die Tat begangen hatte. Freilich konnte von diesen auch nicht bewiesen werden, dass sie die Tat nicht begangen hatten. Du hast mir eine Anzahl halber Täter genannt. Aber bei aller Achtung vor deiner Rechenkunst kann ich dir nicht verschweigen, dass es mich nach einem Ganzen verlangt. Zampetta ist aus Venedig zurückgekehrt. Hast du mir nicht davon etwas zu erzählen? Nein. Wirklich? Nicht? Nein, Herrlichkeit. Zampetta ist ohne jede Nachricht zurückgekehrt. So, so. Ohne jede Nachricht. Nun, ich schenke dir Glauben. Ich muss es wohl tun. Du kennst das kassanesische Strafgesetzbuch. Es ist mir bekannt. Ist dir geläufig, was einen des Mordes überführten erwartet? Enthauptung, Vielteilung, Begräbnis auf dem Schindanger. Du hast einen wichtigen Punkt außer Acht gelassen. Ein Zug des Vermögens. Richtig, des gesamten Vermögens. Das gilt für noch Lebende als auch für solche, die posthum des Verbrechens überführt worden sind. Ist das der Grund, weswegen du Messer Pandolfo Confini bisher nicht in den Kreis der Verdächtigen einbezogen hast? Sollte das etwas mit deinen Beziehungen zum Hause Confini zu tun haben, von denen ich Kenntnis habe, die ich gleichwohl toleriere, weil sie privater Natur sind, und es mich anwidert, wie die Pfaffen in jedes Bett zu schauen? Damit gar dass an der Pflege des Verblichenen nicht nur seine Schwester beteiligt war, sondern auch seine Ehefrau, Monna Vittoria. Deren Interessenlage ich hier aus den soeben genannten Gründen nicht näher diskutieren möchte. Es wäre mir jedoch unlieb, Massimo, wenn diese Umstände jetzt den Fortgang der Recherchen beeinflussen könnten. Ich fand es im Sterbebett des seligen Messer Pandolfo Confini, Herrlichkeit. Wie kamst du an das Sterbebett? Ist das nicht ungewöhnlich? Es wurde gereinigt, auf dem Hofe, von der mir bekannten Magd Agatha. Was ihr jetzt in Händen habt, lag zwischen diesen Polstern und fiel heraus, als Agatha sie schüttelte. Oh, Messer Massimo Nespoli. Du kommst spät. Ich habe nichts zu berichten. Nein? Ich fürchte die Ungnade der Herrlichkeit nicht mehr. Nachdem ich ihr gesagt habe, es sei nicht länger meine Absicht, meinen Kopf ihr streitig zu machen. Na, Massimo. Du schmolzt wie ein Mädchen. Ich bin weniger empfindlich als du. Du hast mir deinen Bericht vorenthalten. Ich erstatte dir dafür den meinen. Der Mörder des Mönchs ist gefunden. Ich habe sein Geständnis und es ist ein freiwilliges. Was hältst du davon? Ich darf annehmen, der Täter habe sich durch meine Nachforschungen bedroht gefühlt. Wie im Fangnetz. Deine Nachforschungen? Ach nein, mein Lieber. Hier scheinen deine Verdienste den Ausschlag nicht gegeben zu haben. Hier, lies das. Dein Guercione hat es gefunden. Und ich habe deinen Guercione gefunden, wie er es zurückgezogen in der kühlen Halle der Seilerzunft zu entziffern versuchte. Nun, liest du es uns vor, Massimo? Ich, Pandolfo Confini, bekenne im Angesicht des Todes aus meinem freien Willen, dass ich den Fra Agostino getötet habe, nachdem... Was? Was sagst du da? Pandolfo darf nicht beerdigt werden. Die Leiche geschändet, vielgeteilt, auf dem Schindanger verscharrt. Ja, seid ihr denn bei Sinnen? Ist Cassano bei Sinnen? Das Gericht bei Sinnen? Der Principe? Es kommt noch schlimmer, Vittoria. Was kann denn noch schlimmer kommen als die Entehrung meines Gatten? Der Einzug seines Vermögens. Der Einzug des gesamten konfinischen Vermögens. Die Tat deines Mannes macht uns zu Bettlern. Es ist Wahnsinn, Herrlichkeit. Was hat mein Vater mit diesem Mönch zu schaffen? Kaum bin ich sicher, dass er auch nur zwei Worte mit ihm gesprochen. Ja, kaum, dass er ihn gesehen hat. Nun, darin könntest du umso leichter irren, lieber Diomede, als du doch, wie ich höre, lange von Cassano abwesend warst. Zum Studium der Rechte in Bologna. Ist das richtig? Das ist richtig. Aber was für Ursachen denn sollte mein Vater zu einer solchen Tötung gehabt haben? Ich beklage es, dass sein Geständnis inmitten eines Satzes abbricht. Den Gründen wird nachzuforschen sein. Ich werde den Beweis leisten, dass mein Vater unschuldig ist. Das Geständnis ist eine Fälschung. Hm. Oder aber es ist geschrieben in einer Verwirrung des Geistes, im Vorfieber des Todes. Die Schrift wird untersucht werden. Wer wird die Schrift untersuchen? Ich glaube nicht, dass ich dir darüber Auskunft erteilen muss. Caporafano, das Subjekt. Dreckig, versoffen, verlogen. Er gilt immerhin als Kenner von allerhand Gelehrsamkeiten. Ich benutze sein Können, nicht seinen Charakter. Du aber halte mir zugute, dass ich ja nicht nur das Geschlecht der Confini zu schützen habe, sondern auch die Gerechtigkeit in Cassano. Dem Recht dienen manche Mittel. Und Menschen. Monna Vittoria, ich küsse die Hände. Ich habe diesen Besuch nicht erwartet. Sein Anlass? Seine Herrlichkeit, Cesare Malaspina, hat mich beauftragt zu befinden, ob Messer Confines Geständnis echt ist oder etwa gefälscht. Was ist darüber zu reden? Liebste, gnädige Frau. Mich dünkt, du kannst jetzt gehen und deinem Auftraggeber erklären, der Zettel habe seine Richtigkeit. Euch ist daran gelegen, ja. Habt ihr bedacht, was ihr euch das kosten lassen wollt? Nichts. Nichts? Du Lump. Lump. Aber was denn, was denn? Ihr habt mich belohnt, es wäre unbillig, das leugnen zu wollen. Allein damit bin ich doch nicht bis an meinen Tod bezahlt. Neuer Dienst, neue Rechnung. Du hast keine Wahl. Du weißt, was dir geschieht, wenn der Zettel für unecht befunden wird. Schönste Frau, Gerade dann wäre ich ja am sichersten. Vorausgesetzt nämlich, dass ich es selbst bin, der den Zettel für untergeschoben erklärt. Eben deswegen wird doch ein jeder überzeugt sein, dass die Unterschiebung unmöglich ich begangen haben kann. Und so werde ich also der Wahrheit... Aber was ist Wahrheit? Sanctus Pilatus, bitte für uns die Ehre erweisen und sagen, dies, Herrlichkeit, ist eine Fälschung. Nein. Nein. Nun, ich bin kein Hartherziger, ich werde also ohne Entgelt euch zu gefallen sein und den Zettel für gültig erklären. Und nun, andächtige Gemeinde, lasst uns miteinander betrachten, was sich in diesem Fall weiterhin ereignen wird. Also, das Schuldbekenntnis ist echt. Der Selige ist ein Mörder. Es geschehen allerlei Unannehmlichkeiten mit seinem noch unbestatteten Körper. Außer diesem aber wird seine gesamte Habe, bewegliche und unbewegliche, zugunsten der Herrlichkeit eingezogen. Also, was wollt ihr mir zuwenden, wenn ich euch und euren Stiefsohn Diomede vor dem Bettelsack schütze, indem ich erkläre, die Handschrift des Seligen sei nachgemacht? Vielleicht Geld, vielleicht Landbesitz, vielleicht dich selber, mein Täubchen? Schwein. Doch schon indem ich dies ausspreche, will sich etwas sträuben in meinem Inneren. Falsch. Dieses wunderbare Papier falsch. Man wird fragen, von wem kann eine Fälschung ausgehen, die sich im Hause Confini ereignet hat? Wer konnte Siegel und Papier beschaffen? Es wird ein Verdacht auf euch fallen, schönste Frau. Ein hässlicher Verdacht betreffend eine noch hässlichere Sache. Aber der Fälscher bist du ja selbst. Ich? Wer soll es mir nachweisen? Mich soll man für den Fälscher halten, wenn ich selber die Fälschung aufdecke. Paradox. Also, macht mir ein Angebot oder erwartet meine Forderung für den Fall, dass ich den Zettel zurecht bestehen lasse. Freilich, ihr werdet arm. Aber was ist irdisches Gut? Und wird es nicht dem ehrenwerten Herrn Nespoli eine Lust sein, sorgend für euch einzutreten? Rede nicht von ihm, Dreckmaul. Aber was rede ich gegen meine eigenen Interessen? Ich werde sagen, Herrlichkeit, die Handschrift ist nachgeahmt. Man muss fragen, wem diese Untat zugutekommt. Und man muss antworten, dem Herrn Nespoli. Also wird der Herr Nespoli seinen Kopf verlieren. Ihr aber werdet unangefochten im Besitz eurer Habe bleiben. Eine wohlbegüterte Witwe, es finden sich Freier und vielleicht... Ich bin zwar nicht schön, aber ich bin unterhaltsam. Ihr werdet über Langeweile nicht zu klagen haben. Kurz, wir sind einig. Ich nehme Abschied. Ich küsse eure Hände. Noch eins. Ihr dürft auf mich rechnen. Sollten da Gerüchte aufkommen, boshafte kleine Gerüchte, etwa über das Ableben des Seligen betreffend gewisse therapeutische Maßnahmen. Ich werde Ihnen entgegentreten. Ich werde Ihnen ganz entschieden entgegentreten. Monna Vittoria. Ich werde zur Herrlichkeit sagen. Du Bestie. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Ihr waret der Beichtvater des Herrn Confini. Ja, Herrlichkeit. Es ist auf den Abgeschiedenen ein Verdacht gefallen. Davon habe ich nichts gehört. Der Verdacht einer Menschentötung. Ihr seid einer der letzten Menschen, mit welchem der Herr Confini vor seinem Ende gesprochen hat. Und welcher ihm in articulo mortis die Beichte abnahm. Die Herrlichkeit verzeihe. Aber es ist dir ohne Zweifel bekannt, dass meine Unterredung mit dem Herrn Confini unter dem Verschwiegenheitssiegel der Beichte stattgefunden hat. Oh, ich habe nicht die Absicht, euch einen Bruch des Beichtgeheimnisses anzusinnen. Dennoch denke ich, von euch einige Auskünfte zu erlangen, die mit euren Obliegenheiten in keinem Widerspruch stehen. Zum Beispiel, ob Confini euch etwas mitgeteilt hat, das mit der Tötung des Fra Agostino in irgendwie gearteten Zusammenhang stehen könnte. Merkt wohl, Hochwürden, hiermit habe ich nicht gefragt, ob ihr euch einen Mord gebeichtet hat. Ich bitte um Vergebung, Herrlichkeit. Allein diese Frage scheint mir einer Frage nach dem Inhalt der Beichte gleichzukommen. Oder doch auf eine beunruhigende Weise verwandt zu sein. Ich will meine Frage anders stellen. Nämlich so, da ja die Sippe des Toten keinen heftigeren Willen haben kann, als den, seine Unschuld zu beweisen, so wird sie vielleicht bemüht sein, den Verdacht der Tat auf andere zu lenken, auf einen Messer ohne Namen. Gebt ihr mir recht? Dagegen habe ich nichts zu sagen, Herrlichkeit. Gut. Gegen diesen Messer ohne Namen werden sich höchstgewichtige Anzeichen richten. So möchte wohl unserem Freunde ohne Namen ein Todesspruch drohen. Sein Leben könnte in euren Händen sein. Vielleicht wird euch Gott einmal nach ihm fragen. Könntet ihr dies ruhigen Gewissens geschehen lassen? Die Frage, Herrlichkeit, denkt mich an den Falschen getan. Mein Gewissen heißt mich, das Siegel der Beichte unbeschädigt zu lassen und im Übrigen Gott zu bitten, er wolle den Richter erleuchten. Ihr meint also, der Richter sei in Finsternis befangen? Es bedarf ein jeder Mensch göttlicher Erleuchtung. Zumal ein solcher, in dessen Geist die Entscheidung über Sterben oder Leben bleiben eines anderen gelegen ist. Ein Teil dieser Entscheidung, vielleicht die ganze, kann in eurer Hand liegen. Ich bitte ja Gott auch um Erleuchtung für mich. So scheint ihr mir eures Falles doch nicht gänzlich sicher zu sein, wenn ihr zugebt, eine Erleuchtung noch zu bedürfen. Herrlichkeit, ich bitte euch von Herzen, lasset mich heimgehen und lasset mich weiterleben in Frieden und Unscheinbarkeit. Nun schön. Ich könnte die Causa auf sich beruhen lassen, den Herrn Confini zu einem christlichen Begräbnis freigeben und mich im Übrigen auf Gott verlassen, den Schuldigen an den Tag zu bringen. Nun merkt aber auf, Vossignoria Reverendissima, ich bin die Obrigkeit, welcher das Schwert gegeben wurde und welche selber sündigt, wenn sie eine Schuld ungestraft lässt und damit in den Gemütern der Menschen eine Sicherheit zum Sündigen und Gewalttun emporruft. Cassano und nicht nur Cassano, jedes Staatswesen würde in Chaos verfallen, wenn ein solcher Fall zugelassen würde. Entlasst mich, Herrlichkeit. Ich bitte euch darum. Nun, ich habe ja noch andere Mittel der Frage. Hierbei müsst ihr aber nicht glauben, ich würde euch zur Krone des Martyriums verhelfen. Ihr hättet nicht zu leiden um einer priesterlichen Pflichttreue, sondern um eines bäuerischen und greisigen Eigensinns willen. Denn nicht, dies beachtet wohl, um euch ein Beichtgeheimnis zu entreißen, würde ich euch auf die Streckbank legen lassen, sondern damit ihr all das aussaget, was nicht mit voller Sicherheit unter das Geheimnis des Bußsakramentes fällt. Ich kann nicht mehr sagen. Herrlichkeit? Herrlichkeit, was auch die Schriftkundigen von diesem Zettel sagen mögen, von jetzt an wird es nicht mehr möglich sein, an der Unschuld meines Vaters zu zweifeln, da ich für die Stunde des Mordes einen Aufenthalt nachzuweisen vermag. In der Tat? Ja. Das ist mir angenehm zu hören. Du denkst an jene Jagdhütte, von welcher die Rede gewesen ist? Nein. Wenn er von einer Jagdhütte gesprochen hat, so geschah es aus Rücksicht auf Monna Vittoria. Auf Monna Vittoria? Aus Rücksicht? Ja. Um es kurz zu sagen, mein Vater ist bei einer Frau gewesen. Bei einer anderen Frau. Das ist nicht wahr. Madonna, das ist eine schamlose Besudelung des Andenkens deines ehrwürdigen Vaters, meines Bruders. Ich tue es ja nicht leichten Herzens, Sia Mafalda. Zeig mir einen anderen Ausweg, ich will ihn gehen. Willst du deinen Bruder geköpft, gevierteilt auf dem Schindanger sehen? Und uns am Bechelstab? Davon kann doch gar nicht die Rede sein, das ist alles Unsinn. Und wenn, er würde sicher eine ehrenhafte Veranlassung gehabt haben, einen ritterlichen Grund, um diesen Mönch zu töten. Er war ein Confini. Aber bei einer Frau gewesen, bei einer Hure noch dazu, das ist auf jeden Fall schändlich, ohne jede Ehre und deshalb unmöglich. Es muss einfach unmöglich sein, hast du gehört? Du bist Pharaona. Man nennt dich das Perlhühnchen. Ja, Herrin. Hier in deiner Wohnung, im Hause deines Schwagers, behauptest du, Messer Pandolfo Confini empfangen zu haben? Ja, Herrin. Wie kommst du auf diese absurde Idee? Man hat mich gefragt, Monna Mafalda. Da habe ich geantwortet. Was geantwortet? Nun, dass der gnädige Herr so gnädig gewesen ist, mich zu besuchen. Aber das ist doch eine Lüge. Nein, das ist keine Lüge. Warum sollte er nicht zu mir gekommen sein? Ob es nun eine Lüge ist oder nicht, du musst doch begreifen, dass es nicht zu seiner Ehre ist, wenn so etwas geredet wird. Madonna, ich habe ja nicht davon reden wollen. Ich weiß nicht, wie das aufgekommen ist. Vielleicht hat jemand den Herrn Confini zu mir ins Haus gehen sehen. Und da bin ich ins Kastell geholt worden. Und die allergnädigste Herrlichkeit hat mich selber befragt. Da durfte ich doch nicht ableugnen. Er hätte mir ja können den Kopf abschlagen lassen. Mein liebes Kind, pass mal auf. Siehst du, was ich da habe? Oh, ein Goldstück. Ein Goldstück. Und weißt du, wer meinen Stall ausmistet? Mein Pferdeknecht, der könnte kommen und dir 50 Peitschenhiebe verpatzen. Das wäre die andere Seite des Goldstücks. Noch eine andere Seite des Goldstücks wäre, ich könnte dir einen Mann verschaffen, einen Bauern, Da hast du ein sicheres Leben und bist ehrlich gemacht. Also, du wirst diese dumme Geschichte in Ordnung bringen und deine Aussage widerrufen. Du sollst aber nicht hingehen und sagen, du hättest gelogen. Sage, du hättest jemand anderen für den Messer Confini gehalten. Oder ein Betrunkener hätte sich den Spaß gemacht, sich schamloserweise einen solchen Namen zuzulegen. Nun, was willst du haben? Nicht den Pferdeknecht. Das will ich meinen. Du wirst also widerrufen? Warum soll ich nicht widerrufen, wenn es so ist? Geld oder Mann? Wenn der Mann danach wäre? Und wie viel Tagwerk Acker werden denn dabei sein? Pharaona, Schwesterherz, siehst du denn nicht, dass an beiden Seiten verdient werden kann? Hier muss auf allen zwei Achseln Wasser getragen werden. Ich werde dir helfen, lass mich nur machen. Ich werde sofort Diomede rufen, ihm sagen lassen, es ist noch etwas zu besprechen. Ich habe Angst, Herr. Von ihrem Pferdeknecht hat sie mich schlagen lassen wollen. 50 Peitschenhiebe. Und dann der Mann, den sie mir versprochen hat. Ackerland und Herden und Weinberge, Herr. Du brauchst keine Furcht zu haben, Pharaona. Ich werde für deine Schadloshaltung Sorge tragen und in Cassano bleiben, bis ich dich unter die Obhut eines tüchtigen Mannes gebracht habe. Schau, was ich dir gebe. Auf beiden Schultern, Dummkopf, habe ich gesagt. Der eine gibt dir Geld, die andere einen Mann. Aber was mache ich denn mit diesem Nardo? Nardo? Wer ist denn Nardo? Der Neffe von Mona Mafaldas Gärtner. Sie verheiratet mich mit dem Mann nur, wenn ich sage, ich habe mit diesem Nardo geschlafen und nicht mit Messer Pandolfo. Ja und? Was ist Falsches daran? Dass ich ja nicht mit Nardo geschlafen habe. Und auch nicht mit Pandolfo. Du gehst jetzt ins Kastell und gibst zu Protokoll, du habest dich geirrt. Oder noch besser. Es sei jetzt erst herausgekommen, dass dieser Nardo sich als Messer Pandolfo ausgegeben habe. Und dann kassierst du bei Mafalda, dem stinkenden alten Drachen, kapiert? Aber Messer Diomede, Nardo hat doch im Kastell gesagt, dass er mit mir geschlafen habe. Dummkopf. Nardo war betrunken und hat nicht mit dir geschlafen, sondern mit deiner Schwester Teresa. Und der, mit dem du geschlafen hast, das war Messer Pandolfo Confini. Du gehst jetzt ins Kastell, sagst, du hättest dich doch nicht geirrt. Es sei eben doch Messer Confini gewesen, mit dem du geschlafen hast. Da, schau her. Was bringst du? Das Neue und das Neueste. Das Neue? Das Perlhündchen hat mit beiden Männern geschlafen, Messer Nespoli. Vor Mitternacht mit Pandolfo, nach Mitternacht mit Nardo. Jetzt ist Pandolfo der Hurenbock und zugleich der Mörder. Köstlich. Und das Neueste? Sie sei so besoffen gewesen in jener Nacht, dass sie sich jetzt an gar nichts mehr erinnern könne. Was sagt ihr? Herrlichkeit. Zurzeit sind Zeugen und Meineidsanbietungen wohlfeil in Cassano wie nie zuvor. Ich habe Leute registriert, die bei Mona Mafalda erschienen sind, um zu bezeugen, sie hätten Confini in der Jagdhütte gesehen. Der Besitzer einer Schmiede wollte beschwören, er habe ihm gegen morgen das Pferd beschlagen. Dabei ist die Schmiede von Cassano so weit entfernt, dass Confini ein Flügelpferd hätte haben müssen, um rechtzeitig in Cassano einzutreffen. Ein anderer sagte zu Diomede, ja, dann müsst ihr mir eben erklären, wie es geschehen sein soll. Für meinen Eid stehe ich gut. Nichts ist so toll, Herrlichkeit. Das ist nicht erdacht, geglaubt, weitergetragen, ja, unter Eid gestellt würde. Einige vermessen sich in jedem gewünschten Manne, jemanden wiederzuerkennen, den sie in jener Nacht die Wohnung der Pharaona hätten betreten oder verlassen sehen. Cassano, Herrlichkeit, steht vor dem Chaos. Ich habe Schreie gehört. Dein Kellergeschoss, in welchem du die Befragungen vornimmst, hält den Schall nur unvollkommen zurück. Was war? Ein kleiner Dieb. Ich befragte ihn nach seinen Komplizen. Ein kleiner Dieb in deinem Keller? Lohnt das denn? Hat er gestanden? Und verraten. Ich habe die Leute verhaften lassen. Keine große Sache. Und das hat nicht etwa mit Zampetta zu tun, den du nach Venedig geschickt hattest? Nein. Wieder nein? Bist du sicher? Ich bin sicher. Ließ das Geständnis, das dieser kleine Dieb auf der Streckbank ablegte, dich nicht etwa doch erschaudern, Massimo? Hing dieses Geständnis nicht doch mit dem Fall Agostino zusammen? Konnte es dem Fall Agostino nicht doch eine völlig neue Wendung geben? Eine Wendung, die dich deinen Kopf wiederum an einem seidenen Faden hängen sehen lassen musste. An einem noch viel seideneren als bisher. Sofern du den Inhalt des Geständnisses und seine Folgen mir enthülltest. Oder gar der Öffentlichkeit von Cassano. Du bist Sperone, der Färber. Ihr seht es an meinen Händen und Armen, Herrlichkeit. Ich sah dich von Ferne des Öfteren in meinen Wäldern. Es sind sehr viele Farbstoffe, die ich aus den Wäldern gewinne. Auch gehe ich dort gern ohne menschliche Störung meinen Gedanken nach. Der Ruf umgibt dich, du seist so etwas wie ein heiligmäßiger Mann. Was führt dich zu mir? Mein Gewissen. Dein Gewissen? Erkläre dich deutlicher. Um der Stadt Cassano und all dieser Leute in Cassano willen. Wie ist das zu verstehen? Herrlichkeit, du fragst mich danach, wie das zu verstehen sei. Ist denn der Zustand dieser Stadt nicht offenbar geworden? Ist sie nicht vergiftet bis auf den Tod? Es gab eine Zeit, da ist sie nicht sündiger gewesen als alle anderen Städten, an denen Menschen beieinander ihr Leben führen. Jetzt aber ist nicht bald einer in Cassano, den die Verstrickung nicht ergriffen hätte. Aber es geschieht anderes. Der Bruder umspäht den Bruder und ist bereit, ihn zu verkaufen. Da ist Versuchung, Verdacht und Verrat, Leiberverderben und Seelenverderben. In der Vorstadt haben sich gestern zwei Leute um eine Kleinigkeit gestritten. Endlich hat der eine in seinem Zorn jene Frage gestellt, die man jetzt so häufig vernimmt, nämlich, wo warst du denn überhaupt in Fra Agostinos Sterbenacht? Daraus ist eine Schlägerei entstanden, bei welcher ein Mensch getötet wurde und ein anderer das Licht der Augen verlor. Kommt euch nicht ein Grauen an über all der Verruchtheit dieser Stadt? Das Böse, das gefesselt war, Herrlichkeit, hat sich losgebunden. Was in Cassano geschieht, das ist mehr als das Gewissen desjenigen, der sich als Urheber der Begebenheiten zu fühlen hat, ertragen könnte. Ist es dein Gewissen, Färber? Vittoria! Vittoria, wo bist du denn? Wo steckst du denn, Vittoria? Was ist? Unser Kleiner ist gerettet. Dein Mann, Pandolfo, Gott hab ihn selig, ist gerettet. Wir sind alle gerettet. Der Mörder ist gefunden, er hat sich gestellt. Und wer? Sperone, der Färber, hat ein Geständnis abgelegt im Kastell vor seiner Herrlichkeit. Gelobter Jesus Christus in Ewigkeit, Amen. Oh Gott. Ich sehe, du hast die Möglichkeit verschmäht, die ich dir eröffnete. Dich frei zu bewegen und dahin und dorthin zu gehen, wohin es dir beliebt. Wundere dich nicht, von jetzt ab einen Richter in mir zu finden. Ich habe ja den Richter begehrt. Du kannst dich setzen. Wir werden vielleicht lange miteinander zu tun haben. Womit hast du den Mönch getötet? Mit einem Dolch. Wie beschaffen? Dreikantig geschliffen. Woher hattest du ihn? Er ist von jeher in meinem Besitz gewesen. Ist er noch in deinem Hause? Ich habe ihn in die Senkgrube geworfen. Woher wusstest du, dass Fra Agostino bei mir war, hier in diesem Raume? Ich hatte ihn beobachtet. Des Längeren? Ja. Er sah dich nicht kommen? Ich stand hinter einem Busch. Gut. Aus welchem Grund hast du die Tötung begangen? Warum fragst du mich danach, Herrlichkeit? Ich habe meine Tat gestanden. Ist das nicht genug? Strafe mich. So leicht wird es nicht hingehen, Sperone. Wie kann ein Richter urteilen, wenn er nur die Tat kennt, nicht aber ihre Antriebe? Herr, nimm mein Leben. Versöhne mit ihm die beleidigte Gerechtigkeit. Hast du von Fra Agostino eine Kränkung erfahren? Hat dich irgendjemand anderer zur Tat angestiftet? Hast du in Fra Agostino einen Feind erblickt? Es ist uns befohlen, alle Menschen zu lieben. Da du mir noch nichts Rechtes sagen magst über die Ursachen, die dich zur Tötung des Mönches veranlassten, will ich nur noch erfahren, aus welchen Ursachen du deine Tat freiwillig einbekannt hast. Denn du weißt ja, dass ein Verdacht auf dich noch nicht gefallen war. Mein Gewissen hat mich getrieben. Ich habe meine Zeit gebraucht, Herrlichkeit. Denn das Fleisch fürchtet sich ja vor allem, was der Geist ihm auferlegt. Ich bin des Nachts oft in den Ölgarten gegangen und habe dort um Stärke gebeten. Da habe ich erkannt, es ist notwendig, dass jemand um des Volkes willen, aus freien Stücken, ein Leiden auf sich nimmt. Kehre jetzt in dein Gefängnis zurück. Morgen werde ich Gericht halten und alles zu seinem Ende bringen. Ihr alle wisst, aus welchem Anlasse ich euch hierher beschieden habe. Ihr seid versammelt, die ihr mit diesem Anlasse in einer nahen Weise zu schaffen hattet. Ich sitze aber hier zu Gericht, nicht über die einzelne Tat eines einzelnen Menschen, sondern es hat sich aus einer solchen eine Abfolge von sehr vielen anderen Taten ergeben. Ich habe die menschliche Art nicht für so leichtfällig gehalten. Nun aber habe ich gesehen, dass der Mensch nur in Versuchung geführt zu werden braucht, um in Schuld zu fallen. Ich habe meinen treuen Diener Massimo Nespoli beauftragt, den Fall Agostino zu klären und bin mit ihm in einem Einverständnis über das, was er jetzt zu berichten hat. Massimo, beginne. Und das Gutachten, Herrlichkeit? Das Gutachten über die Echtheit des Zettels von Pandolfo Confini? Es liegt vollständig dem Gericht vor? Vollständig. Auch der Zettel von Pandolfo? Auch dieser. Dann nimm alles Papier, trage es zum Kamin und lasse es in den Flammen umkommen, bis auf das letzte Blatt. Alles? Alles. Massimo, dein Vortrag. Unverhütetes, vielleicht Unverhütbares, hat sich zugetragen. Mit diesen Worten übertrug mir seine Herrlichkeit die Untersuchungen über den Tod des Fra Agostino. Zunächst habe ich euch die Eröffnung zu machen, dass dieser Mann Sperone sich freiwillig eines Verbrechens bezichtigte, das er nicht begangen hat. Ich habe es begangen! Es wird dir bewiesen werden, dass du nichts mit der Sache zu tun hast. Fahre fort, Massimo. Es gab viele Irrwege der Untersuchung und ich räume ein, dass einer von diesen aus Bequemlichkeit gegangen worden ist. Aber auch alle anderen Spuren führten zu keinem Ergebnis, bis auf eine. Zu dieser einen Spur führten zwei Wege. Der eine, logischer Natur, kam aus dem endlichen Kalkül, dass der Täter nicht in dem Personenkreis gefunden werden konnte, den wir überprüften, so etwa wie man ein Land hier niemals finden wird, wenn man in den Tiefen der Gewässer sucht. Der andere, von konkreter Natur, entsprang einem Hinweis. Ich erhielt diesen Hinweis von einem Agenten, den ich nach Venedig gesandt hatte. Beide Wege eröffneten mir einen Anblick, der mich, ich kann es nicht anders sagen, zutiefst erschütterte und mich um mein Leben bangen lassen musste, so dass ich fortan schwieg und leugnete, etwas in Erfahrung gebracht zu haben. Es war eine Lüge, Herrlichkeit, als ich Nein sagte auf eure Frage, ob Zampetta in Venedig etwas in Erfahrung gebracht hatte. Und es war eine Lüge, als ich ebenfalls verneinte, das hochnotpeinliche Verhör, welches ich an diesem Serafino anstellte und das euch entfernt zu Gehör kam, habe etwas mit Venedig zu tun. In Wahrheit hatte mir Zampetta die Nachricht gebracht, dass dieser Serafino der Signoria di Venezia zuarbeitete und, was auch euch unbekannt war, Herrlichkeit, ein Komplize des Fra Agostino gewesen ist. Damit wurde mir klar, dass bloß eine Person in Cassano als Mörder an Fra Agostino in Frage kommen konnte. Nämlich... Halt! Den Namen des Töters von Fra Agostino kann nur ich selber aussprechen. Die Tötung des Fra Agostino steht außerhalb der Gerichtsbarkeit, denn es handelt sich nicht um Mord, sondern um den Vollzug einer Hinrichtung. Ich selbst habe sie mit meiner eigenen Hand bewerkstelligt, da ich mich von der Verräterei des Mönches Agostino überzeugt hatte. Ein Gerichtsverfahren konnte ich nicht wünschen. Es standen und stehen außerordentlich geheime Staatsdinge auf dem Spiel, von denen das Wohl dieser Stadt abhängt. Niemand und nichts auf dieser Welt ist ohne Feinde. Mit Agostinos Beseitigung habe ich Unheil von Cassano abgewendet. Dass ich selbst der Versuchung erlegen bin, Cassano in Versuchung zu führen, auf den verschlungenen Wegen dieses Falles. Verzeihe mir, Cassano. Es ist wohl so gewesen, dass ich aufs Erste nur mit dir, mein Massimo, jene Probe vorhatte. Darauf aber hat sich der Umkreis der Handlungen erweitert, ohne mein Zutun. Ich habe es auch anfänglich nicht so weit treiben wollen, wie es getrieben worden ist. Allein, da überkam mich die Lockung, die Handlungen der Menschen so klar vor mir zu sehen, wie sie vor dem Auge Gottes liegen. Und so habe ich nicht aufzuhören vermocht. Die Gerichtsverhandlung ist beendet. Der Fall Agostino. Hörspiel von Friedrich Bestenreiner. Diomede, von dir denke ich, dass du mein Gewissen zu sein vermöchtest, nämlich das Gewissen meiner Gerechtigkeit. Darum kehre nach Bologna zurück und führe deine Studien zu ihrem Ende. Ich werde dich erwarten. Der Fall Agostino, frei nach dem Roman Der Großtyrann und das Gericht von Werner Bergengrün. Du, Sperone, hast den Wunsch, Cassano zu verlassen. Nun denn, dein Weg wird in die Ehre der Altäre führen oder in die Schmach des Scheiterhaufens. Wir können dich nicht halten. Wir müssen es Gott heimstellen und ihn bitten, er wolle dir eine der vielen Wohnungen seines Hauses geben. Der Fall Agostino. Dramaturgie Thomas Fritz, Musik Steffen Schleiermacher. Im Übrigen wird Cassano wieder seinem üblichen Leben nachgehen und mein Herr und ich den üblichen Verdächtigen. Den einen oder anderen werden wir wohl auf dem Block landen lassen oder am Galgen, zuvor noch auf das Rad flechten und zuletzt in unheiliger Erde verscharren. So ist der Beruf. Der Fall Agostino. Es spielten Cesare Malaspina, Jürgen Hentsch, Massimo Nespoli, Hilmar Tate, Pandolfo Confini, Hans Teuscher, Monna Vittoria, Angelika Domröse, Monna Mafalda, Gudrun Ritter, Sperone, Walter Renneisen, Capo Raffano, Gunther Schoß. In weiteren Rollen Ilja Richter, Marita Böhme, Dieter Wien, Andrea Solter, Eva Weißenborn, Horst Thiemer, Götz Schulte. Ton Andreas Meinitzberger. Schnitt Andrea Fromm-Hagen. Regieassistenz Matthias Seimer. Regie Walter Niklaus. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 1999.